many second chances. I was afraid. I won't be afraid no more. Without love, there's nothing. Without love, nothing else can get you through the night. Nothing else be right. Without love, there's nothing. Without love, and nothing else but nothing but it's right. 'Cause nothing will be nothing without love. There's nothing without love, and nothing without love. Nothing without love. Michelle, don't you cry. Wipe away the teardrop from your eye. You're lying safe in bed. It was all a bad dream spinning in your head. Your mind tricked you to feel the pain. Someone close to you leaving the game of life. So here it is, another chance. Wide awake, you face the day. Your dream is over, or has it just begun? There's a place I like to hide, a doorway that I've run through in the night. Relax, child, you were there, but only didn't realize, and you were scared. It's a place where you Right. better place to play. You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had. Summertime's in blue.

macht sich bereit, hat sich gedacht. Wir haben die längste Zeit, Zeit mit Warten verbracht, Zeit mit Worten verbracht, es uns bequem gemacht. Doch jetzt macht sich Zeitlosigkeit breit. Der Schläfer erwacht und ist bereit und befreit vom Raum, lebt er in der Vision. Durchschreitet deinen Traum in geheimer Mission und er kämpft, um die anderen aus ihrem Traum zu wecken, weil er weiß, dass in ihm viele kleine Krieger stecken. Und dennoch sagt er nicht, komm mit mir. Er fragt nach deinem Traum, fragt, warum bist du hier? Er hat die Macht der Magie, im Fluss der Zeit wird ihm klar. Er nimmt mit all seinen Sinn, seine Zukunft war erweitert, das jetzt durch sein Bewusstsein und erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß, jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf. Doch sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Und sein Traum geht weiter, weil sein Zauber wirkt, er wacht auf. Sein Traum geht noch weiter, als der Zauber wirkt, er wacht auf. Und weiß es, er wacht auf aus dem Traum, den das Kollektiv träumt. Hat mit seinen alten Vorstellungen endlich aufgeräumt. Er setzt die Isolation und setzt an ihre Stelle die Vision, dass wir eins sind auf einer Welle. Denn das Leben ist ein Fluss, der fließen muss. Und der Krieger sagt entschieden, es wird Zeit, dich zu entschließen. Wer du bist, wohin du gehst, auf welcher Seite du stehst. Es wird Zeit, dass du verstehst, dass du am Rad der Zeit drehst. Wir führen einen Fight, die meisten tragen ihn im Stillen aus. Nur das Ergebnis quillt aus ihnen raus. Und er kann es sehen, als Krieger fühlt er, es ist existent. Jetzt, da er das Geheimnis kennt, spürt er im Rhythmus den Zauber der Monotonie und Energie wie noch nie. Er setzt die Theorie und ihm wird klar, Harmonie bringt die Kraft. Sein Traum wird wahr, er hat es geschafft. Jetzt wacht er auf. Doch sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Doch sein Traum geht weiter, weil sein Zauber wirkt, er wacht auf. Sein Traum geht noch weiter, als der Zauber wirkt, er wacht auf. Er wacht auf, er wacht auf, er wacht auf. Doch sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Doch sein Traum geht weiter, weil sein Zauber wirkt, er wacht auf. Sein Traum geht viel weiter, als der Zauber wirkt, er wacht auf. Und weiß es. Frei von Angst, ganz gelöst, erlöst, was in dir döst. Denn dann wachst du auf und dein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, du wachst auf. Doch dein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, du wachst auf. Doch geht dein Traum weiter, als der Zauber wirkt, wachst du auf. Und weißt das, du wachst auf. Und dein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, du wachst auf. Und dein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, du wachst auf. Doch geht dein Traum weiter, als der Zauber wirkt, wachst du auf. Und weißt das.

I'm short, but I'm healthy. One thing we got. between us. Still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. I'm moving to the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Peaches come from a can, they were put there by a man in a factory downtown. And if I had my every day, sun soaking bulges in the shade. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I took a little nap with a roots all twist. Squished a rotten peach in my fist and dreamed about you, a woman. I poked my finger down inside, make a little room for an ant to hide. Nature's candy in my hand, or can or pie. Let me go on. The hands, I know you're the one. struck my style, then I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to shake you out. When I'm a walking, I struck my style, then I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to shake you out. Body in beads, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she's starting to cry. Let me go out like a blister in the sun. Let me go out. Big hands, I know you're the you.

Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. As the flames rose to a Roman nose and a hearing aid started to watch the skies. Read all the instructions with bright blue eyes. We're WISPs, yeah, proud American sons. We know how to clean our teeth and how to strip down a gun, 'cause we're the first state of America. Yeah, we're the first state of America. The state of America. Our star-spangled Union Jack flutters so proud over the dancing heads of the merry patriotic crowd. Yeah, tip your hat to the Yankee conquerors. We got no reds under the bed, with guns under our pillows, with our the states of America. Yeah, we're the states of America. This is the states of America. Opportunities. Ha! Watch us revel in our liberty. Well, you can say what you like, but it doesn't change anything. 'Cause the corridors of power, they're an ocean away. We're the 51st states of America. Yeah, we're the 51st states of America. This is the first state of America. Tonight, I found it hard to say. She thought I'd had enough of her. Why can't she see? She's lovely to me, but I like to stay here and watch TV on my own. Telephone for an hour. We hardly said a word. I tried and tried, but I could not be heard. Why can't I explain? Why do I

get back to you. Hey, how are you? Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo, this is Wack Clef, Refuge Cat, Criswell, Little Bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time, one time. Hey, yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to. Tonight.